Was macht ein Mann nicht alles für eine schöne Frau? Er färbt auf Wunsch das Haar sie schwarz, beziehungsweise grau. Die eine Frau liebt dies, die andere Frau liebt das, und die dritte sonst noch was. Was macht ein Mann nicht alles, lacht ihn ein Mädchen an? Er spielt den Kavalier bei ihr, er spielt den wilden Mann. Und meckert er auch sonst, auf einmal ist er still und macht alles, was sie will. Liebe spricht, bin ich so glücklich.